Abschnitt 5 aus Nicholas Nickleby Band 6 von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 50. Kapitel: Eine ernsthafte Katastrophe. Das kleine Wettrennen in Hampton war auf dem Höhepunkt seiner geräuschvollen Fröhlichkeit, der Tag so schön, als er möglicherweise sein konnte, die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel und strahlte in ihrem vollsten Glanze. Es war, als ob alle bunten Farben an den Wagensitzen wie an den Gezelten, den Wimpeln und überall hellere, frischere, brennendere Tinten angenommen hätten. Alte, schmutzige Fähnlein waren wieder neu, abgeblasste Vergoldung war wieder hergestellt, befleckte, stuckige Leinwand sah schneeweiß aus, sogar die Lumpen der Bettler waren aufgefrischt und die Sentimentalität vergaß gänzlich ihrer allgemeinen Menschenliebe und Wohltätigkeit in ihrer glühenden Bewunderung einer so malerischen Armut. Es war eine jener lebendigen und belebten Szenen in ihren schönsten und herzerfreuendsten Momenten, welche kaum verfehlen können zu gefallen. Denn wenn das Auge von allem Glanze und Schaugepränge ermüdet oder das Ohr von dem unaufhörlichen Geräusche betäubt ist, so kann das eine, fast überall, wohin es sich wendet, auf erwartungsvollen und von Vergnügen strahlenden Gesichtern ausruhen und das andere alles Bewusstsein widriger Töne in denen der Heiterkeit und des Jubels ertöten. Sogar die sonnverbrannten Gesichter der, ob auch halbnackten Zigeunerkinder, gewähren ein Tröpflein der Lust und des Behagens. Es ist erfreulich zu schauen, dass sie des Sonnenlichts und freier, frischer Luft alltäglich genossen, zu fühlen, zu wissen, dass sie Kinder sind und Kinderjahre verleben, wenn ihre Kissen feucht sind, dass sie es sind vom Tau des Himmels und nicht von Tränen, dass die Glieder der Mädchen frei und nicht durch Verrenkungen verkrüppelt sind, die ihrem Geschlechte eine unnatürliche und schaudererregende Bußqual auferlegen, dass sie ihr Leben von Tag zu Tag wenigstens unter dem Laubdach der Bäume und nicht inmitten schrecklicher Maschinen hinbringen, welche die Kinder alt machen, ehe sie die Klugheit kennenlernen und ihnen das Siechtum und die Gebrechen des Alters mitteilen, ohne das Vorrecht desselben zu sterben. Wenn Gott doch geben wollte, dass die alten Ammen Märchen wahr wären und dass die Zigeuner solche Kinder bei Hunderten stöhlen. Das große Rennen des Tags war soeben vorüber und die dichten Volksreihen zu beiden Seiten der Bahn lichteten sich plötzlich und drängten hinein in dieselbe, was dem Ganzen einen noch belebteren Anblick verlieh. Viele eilten begierig, das Pferd zu schauen, das den Preis davongetragen, andere liefen mit nicht minderer Hast hin und wieder, nach den Wagen umherspähend, welche sie verlassen, um bessere Standplätze zu suchen. Hier sammelte sich ein Häufchen um einen Erbs- und Fingerhuttisch, um zuzuschauen, wie ein unglücklicher Gelbschnabel gerupft wurde. Dort war ein abgefeimter Industrieritter inmitten seiner als Pächter und andere höchst unschuldige Leutchen vom Lande verkleideten Alliierten beschäftigt, einem unvorsichtigen Schlingen zu legen, während die Konföderierten, die noch spitzbübischer als gewöhnlich aussahen, weil sie reines Weißzeug und gute Kleidung angelegt hatten, ihre lebhafte Teilnahme an dem Vorgange durch die unruhigen, verstohlenen Blicke bewiesen, mit welchen sie die neu hinzugekommenen musterten. Sie trieben sich unter den äußersten Reihen eines Kreises umher, der sich um einen Taschenspieler gebildet. Ganz in der Nähe hatte eine lärmende Musikerbande Posto gefasst, wiederum nicht weit davon wurde ein angeketteter Stier gehetzt, während Bauchredner Zwiegespräche mit hölzernen Puppen hielten und Wahrsagerinnen das Geschrei der Kinder übertäubten. Die Trinkzelte füllten sich, die Herrschaften in den zurückgeschlagenen Equipagen begannen aus ihren Speise- und Flaschenkörben zu tafeln, Augen verklärten sich, die schon vorher nicht tot gewesen waren, Taschendiebe den Gewinn zu zählen, den sie beim letzten Rennen gemacht. Die allgemeine Aufmerksamkeit, kaum noch auf einen einzigen Gegenstand gerichtet, wurde jetzt durch 10 und 100 Dinge in Anspruch genommen und überall, wohin man sich wendete, sah man ein buntes Gewimmel wie Mummenschanz, ward geschmaust, geschwatzt, gelacht, gebettelt, gespielt und so fort. Der Spielbuden gab es eine große Anzahl und Auswahl, und alle glänzten von prachtvollen Teppichen, Carmoisin-Bedachungen, gestreiften Seitenwänden, Geraniumtöpfen und Livree bedienten. Jeder Club, jedes Glücksspiel hatte seine Bude, und in eine derselben müssen wir unsere Leser nunmehr bitten, hineinzublicken. Sie enthielt 3 Spieltische, man hatte nichts versäumt, der Luft möglichst freien Zugang zu verschaffen. Ihre beiden Türen waren geöffnet, sie war die größte von allen, doch so gefüllt von Spielern und Zuschauern, dass eine drückende Hitze in ihr herrschte. Mit Ausnahme von einem paar vornehm Gekleideten, welche große Summen setzten und offenbar von Profession waren, bestand der größte Teil der Spieler aus jungen Leuten, die entweder bloß neugierig zuschauten oder nur geringe Summen wagten und nur eine geringe Teilnahme beim Gewinn oder Verlust an den Tag legten. 2 von den Anwesenden verdienen jedoch als würdige Repräsentanten einer ganzen Klasse eine flüchtige Beachtung. Der eine war ein Mann von 6 bis 58 Jahren, saß auf einem Stuhle nicht weit von der einen Tür, hatte die Hände auf seinem Stockknauf und auf die Hände das Kinn gelegt. Er war groß und stark und hatte seinen hellgrünen Rock bis unter das letztere zugeknöpft, so dass sein langer Leib noch länger aussah, als er war. Er trug weiter braune Beinkleider und Gamaschen, ein weißes Halstuch und einen breiträndigen weißen Hut. Bei all dem unaufhörlichen summenden Geräusche an den Spieltischen und dem ab- und zuwogenden Gedränge schien er vollkommen ruhig und so gesammelt oder so zerstreut zu sein, als ob er durch nichts in der Welt angeregt werden könnte. Bisweilen, aber nur sehr selten, nickte er einem Vorübergehenden zu oder winkte er einem Aufwärter, einem Rufe von einem der Tische her Folge zu leisten. Man hätte ihn für einen stocktauben alten Herrn, der sich dort niedergelassen, um auszuruhen, oder für jemand halten können, der auf einen Bekannten wartete, ohne sich der Anwesenheit anderer auch nur im Mindesten bewusst zu sein, der im Wachen träumte oder von Opium berauscht wäre. Mochte sich bald hier, bald dort jemand umwenden und ihn ansehen, er gab durch keine Bewegung, keinen Blick zu erkennen, dass er es bemerke oder beachte. Doch trotzdem allen entging ihm kein Gesicht der Hereintretenden oder sich Entfernenden, keine Miene oder Gebärde an den Spieltischen, kein Wort der Bankiers, der Gewinnenden oder Verlierenden, er war der Eigentümer der Bude. Der andere präsidierte am Rouge et Noir Tische, er musste 10 Jahre jünger sein, hatte ein rotes Gesicht, einen Bauch und eine, infolge davon, dass er gewohnt war, das Geld innerlich zu zählen, das er auszahlte, etwas aufgeworfene Unterlippe. Sein Gesichtsausdruck war nicht entschieden schlecht, ja, es sprach sich eher noch Biederkeit und eine gutmütige Jovialität darin aus. Er hatte der Hitze wegen den Rock abgelegt und stand am Tische hinter einem mächtigen Haufen von Kronen und Halbkronen und einem Kästchen mit Banknoten. Das Rouge et Noir hatte seinen ununterbrochenen Fortgang. Wohl 20 Spieler setzten zu gleicher Zeit. Es lag ihm ob, die Kugel in Bewegung zu setzen, die Einsätze im Auge zu haben, auszuzahlen und einzustreichen, und er tat alles mit einer wahrhaft bewundernswürdigen Gewandtheit und Raschheit, ohne sich jemals zu besinnen, zu irren, innezuhalten oder sein Kauderwelsch unzusammenhängender Reden zu unterbrechen, das man vom Morgen bis zum Abend aus seinem Munde vernahm. »Rouge et noir, meine Herren! Pariser Spiel, besetzen Sie Ihre Nummern, so oft die Kugel umläuft. Rouge et noir ist ein französisches Spiel, meine Herren, hab's selbst aus Frankreich gebracht. Schwarz, Quint, schwarz, einen Augenblick, Sir, ich werde Ihnen sogleich auszahlen. Da 2 Pfund, da 1/2, da 3 und da 1. Meine Herren, die Kugel läuft um. Setzen Sie, Sir, so oft sie umläuft, das ist das Schöne an diesem Spiele, dass Sie Ihre Einsätze verdoppeln oder einziehen können, solange die Kugel umläuft. Abermals schwarz, schwarz hat gewonnen, habe so etwas niemals erlebt, auf mein Wort, niemals. Hätte einer der Herren in den letzten 5 Minuten fortwährend auf schwarz gehalten, er müsste jetzt 50 Pfund gewonnen haben. Wir haben Portwein, meine Herren, spanischen Wein, Zigarren und den exquisitesten Champagner. Aufwärter, eine Flasche Champagner, 1 Dutzend Zigarren. Warum wollten wir es uns nicht komfortabel machen, meine Herren? Und reine Gläser, Aufwärter. Die Kugel läuft wieder um. Ich verlor gestern 137 Pfund bei einem einzigen Umlaufe auf Ehre, meine Herren. Wie befinden Sie sich, Sir? 1 Glas Portwein, Sir? Aufwärter, ein reines Glas. Rouge et noir, meine Herren, ein französisches Spiel. Auf diese Weise sprach er teils aus Gewohnheit, teils um etwas Anlockendes und Geschäftsmäßiges zu sagen, unermüdlich und mit derselben Eintönigkeit vom Morgen bis zum Abend fort. Er war eifrig in seinem Berufe beschäftigt, als einige Herren an dem Tische vorübergingen, vor welchem er sich, wenn auch ohne innezuhalten, unterwürfig verbeugte, indem er zugleich durch einen Blick die Aufmerksamkeit eines neben ihm Stehenden auf den größesten Mann unter den Vorübergehenden lenkte, der kein anderer war als Sir Mulberry Hawk in Begleitung seines Zöglings und Freundes sowie eines kleinen Gefolgs von gentlemanisch gekleideten Herren mehr zweifelhaften als obskuren Charakters. Der Eigentümer der Bude wünschte Sir Mulberry mit leiser Stimme einen guten Tag. Sir Mulberry wünschte ihn ebenso leise zum Teufel und wendete sich ab, um mit seinen Begleitern zu reden. Er war sich augenscheinlich bewusst, gleich beim ersten Male, dass er im Publikum wieder auftrat, ein Gegenstand der Neugier zu sein, und man gewahrte leicht, dass er an diesem Tage bei dem Wettrennen weit weniger des Vergnügens halber als in der Hoffnung erschienen sei, recht viele Bekannte zu treffen und somit der Verdrießlichkeit des ersten Wiedersehens bei möglichst vielen auf einmal enthoben zu werden. Sein Gesicht hatte noch eine kleine Narbe, und so oft er erkannt wurde, was von Seiten ab- und zugehender fast in jeder Minute der Fall war, bemühte er sich voll Unruhe, sie durch seinen Handschuh zu verstecken, zum Beweise, wie lebhaft er den ihm widerfahrenen Schimpf empfand. »Ah, Fogg«, wurde er von einem Herrn angeredet, einem Fashionablen vom Scheitel bis zur Zehe. »Wie geht es, alter Freund?« Der Herr war ein Nebenbuhler Sir Mulberrys im Trainieren junger, reicher und adeliger Herrlein, und gerade der, den Sir Mulberry am bittersten hasste und dessen Begegnung er am meisten gefürchtet hatte. Sie schüttelten einander mit ausnehmender Herzlichkeit die Hände. »Nun, wie geht es, alter Freund?« »Vortrefflich, ganz vortrefflich«, erwiderte Fogg. »Das ist schön. Wie steht es mit Ihnen, Searson?« »Unser Freund hier ist ein wenig herunter. Es hängt ihm noch immer etwas nach. He?« Der Gentleman hatte sehr weiße Zähne und schloss, wenn er nicht wohl lachen durfte, gewöhnlich mit einem »He«, was er so aussprach, dass er sie dabei zeigte. »Es hängt ihm gar nichts nach, und er ist ganz wie sonst«, warf Searson in gleichgültigem Tone hin. »Bei meiner Seele, ich freue mich, es zu hören. Sind Sie soeben von Brüssel zurückgekehrt?« »Wir trafen erst gestern Abend spät in London ein.« Sir Mulberry redete einen seiner Begleiter an und tat, als ob er nichts hörte. »Bei meinem Leben«, fuhr der Rival sich anstellend, als ob er flüstern wolle, fort, »Fogg beweist einen ganz außerordentlichen Mut, sich schon so bald wieder zu zeigen. Ich sage es nicht ohne Grund, einen ganz außerordentlichen Mut. Er hat sich eben lange genug absentiert, um die Neugierde rege zu halten, und nicht lange genug, sehen Sie, als dass die Leute die verwünscht unangenehme Geschichte vergessen haben sollten. Beiläufig gesagt, Sie kennen natürlich den wahren Hergang. Warum haben Sie die verdammten Blätter niemals Lügen gestraft? Ich lese nur selten Zeitungen, blickte aber deshalb hinein und will, verblicken Sie morgen hinein«, unterbrach ihn Sir Mulberry sich plötzlich umdrehend. »Doch nein, übermorgen, wollen Sie?« »Bei meiner Seele, Liebster, ich lese selten oder nie Zeitungen«, versetzte der Freund mit Achselzucken, »will's indes auf Ihre Empfehlung tun. Aber warum sollte ich's denn, he?« Sir Mulberry sagte ihm guten Tag, ging und zog seinen Zögling mit sich fort. »Ich will ihm keine Mordgeschichte zu lesen geben«, murmelte er, eine Verwünschung hinzufügend, als sie sich draußen befanden. »Es wird aber etwas sehr Nahekommendes sein, wenn Peitschen und Knittel menschliche Glieder zerschmettern.« Sein Begleiter sagte nichts, allein in seinem Wesen lag etwas, wodurch sich Sir Mulberry dermaßen gereizt fühlte, dass er fast mit ebenso viel Ingrimme, als ob sein Freund Nicholas selbst gewesen wäre, hinzusetzte: »Ich habe heute Morgen noch vor 8 Uhr Jenkins zu Nickleby geschickt, der sich vor nichts fürchtet und schon vor dem Boten bei mir war. Ich hatte gleich in den ersten 5 Minuten alles von ihm heraus. Ich weiß, wo der Lump zu finden ist, Zeit und Ort. Doch es ist überflüssig, davon zu schwatzen. Bis morgen ist keine lange Zeit mehr.« »Und was soll morgen geschehen?« fragte Lord Frederick. Sir Mulberry Fogg beehrte ihn mit einem zornigen Blicke, ließ sich jedoch zu keiner wörtlichen Erwiderung herab, und beide gingen finster schweigend, wie wenn ihre Gedanken lebhaft beschäftigt wären, miteinander weiter, bis sie von der Menschenmenge fern und fast ganz allein waren. »Halt«, sagte Searson jetzt, »ich muss mit Ihnen reden, im Ernst. Kehren Sie nicht um, lassen Sie uns ein paar Minuten hier verweilen.« »Was haben Sie mir zu sagen, dass Sie nicht ebenso gut dort wie hier sagen könnten?« fragte sein Mentor sich von ihm losmachend. »Fogg, reden Sie, ich muss wissen.« »Sie müssen wissen, so? Nun, nur weiter, wenn Sie wissen müssen, so bleibt mir natürlich kein Ausweg.« »Muss wissen?« »Wohlan denn, ich muss fragen und eine offene, bestimmte Antwort fordern. War das, was Sie da vorhin äußerten, bloß Eingebung einer augenblicklichen Laune, weil Sie verstimmt und gereizt waren, oder liegt eine ernste Absicht zum Grunde, die Sie wirklich auszuführen denken?« »Erinnern Sie sich dessen, was eines Abends über die Sache gesprochen wurde, als mich ein zerbrochenes Bein auf das Schmerzenslager gebannt hatte?« entgegnete Sir Mulberry mit einem höhnischen Lächeln. »Vollkommen genau«, sagte Lord Frederick. »So entnehmen Sie daraus ins Teufels Namen die Antwort und lassen Sie sich an derselben genügen.« Der junge Mann schwieg ein paar Augenblicke und schien kaum den Mut zu haben, den Gegenstand noch weiter zu verfolgen. So groß war Sir Mulberrys Herrschaft über ihn und so sehr hatte er sich gewöhnt, derselben sich zu unterwerfen. Er machte sich jedoch sehr bald von seinen geistigen Fesseln los und erwiderte höchst unwillig: »Wenn ich mich des Abends erinnere, von welchem Sie reden, so erinnere ich mich auch daran, dass ich meine Meinung sehr deutlich aussprach und Ihnen erklärte, dass Sie Ihre jetzt wiederholte Drohung mit meinem Wissen oder meiner Einwilligung nimmermehr in Ausführung bringen sollten.« »Gedenken Sie, mich daran zu hindern?« fragte Sir Mulberry auflachend. »Wenn ich kann, ja. Sie bedienen sich einer vortrefflich verwahrenden Klausel und bedürfen derselben auch recht sehr. Bekümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und überlassen Sie mir die meinigen. Diese Angelegenheit ist die meinige, ich mache sie dazu, will sie zur meinigen machen, sie ist es schon. Ich bin bereits mehr kompromittiert, als ich es sein sollte. Tun Sie, was Ihnen beliebt für Ihre Person, versetzte Sir Mulberry sich unbefangen und heiter stellend. Das muss Sie zufriedenstellen, aber unternehmen Sie nichts für mich. Mehr sage ich nicht. Ich will es niemandem raten, sich in meine Angelegenheiten einzumischen, und ich bin überzeugt, Sie kennen mich zu gut, als dass Sie dergleichen beginnen sollten. Die Sache ist, wie ich sehe, dass Sie mir Rat erteilen wollen. Ich zweifle nicht, dass er wohl gemeint ist, allein ich verwerfe ihn. Wenn es Ihnen gefällig ist, so lassen Sie uns jetzt zu unserem Wagen zurückkehren. Ich finde hier keine Unterhaltung, langweile mich vielmehr, und wenn wir dieses Gespräch fortsetzen, so könnten wir in Streit geraten, was weder von Ihrer noch von meiner Seite eine Probe der Weisheit sein würde. Sir Mulberry Hawk gähnte, erwartete keine weitere Antwort und lenkte seine Schritte langsam nach der Rennbahn zurück. In dieser Art, den jungen Lord zu behandeln, sprach sich nicht wenig Takt und Kenntnis vom Charakter desselben aus. Sir Mulberry erkannte deutlich, dass er seine Herrschaft über ihn jetzt befestigen müsse, wenn sie nicht für immer zu Ende gehen sollte. Er wusste, dass der junge Mann heftig werden würde, sobald er selbst seiner Leidenschaft Raum gäbe. Es war ihm durch kaltblütige Ruhe und Enthaltung von langen Erörterungen schon mehrmals geglückt, seinen Einfluss wieder zu verstärken, wenn sich Vorfälle ereignet, die denselben geschwächt hatten, und er zweifelte auch jetzt nicht im Mindesten, dass die gleiche Verfahrensweise den gleichen Erfolg haben würde. Während er aber dabei äußerlich die vollkommenste Unbefangenheit behauptete, beschloss er im Innern, nicht bloß für die Kränkung, seine Gefühle unterdrücken zu müssen, doppelte Rache an Nicholas zu nehmen, sondern dieselbe auch den jungen Lord, der einst so oder anders teuer büßen zu lassen. Solange der Letztere ein leidendes Werkzeug in seinen Händen gewesen war, hatte er ihn lediglich verachtet. Jetzt aber, da er sich herausnahm, entgegengesetzte Meinungen zu äußern und sogar einen hohen Ton anzunehmen, fing er an, ihn zu hassen. Da er sich bewusst war, im unwürdigsten Sinne des Wortes abhängig von dem schwachen jungen Mann zu sein, so vermochte er umso weniger eine Demütigung von Seiten desselben zu ertragen, und maß, als er Widerwillen gegen ihn zu fassen begann, wie es oft geschieht, seinen Widerwillen nach der Größe der Beleidigungen ab, welche er dem Gegenstande desselben zugefügt hatte. Wenn man sich erinnert, dass Sir Mulberry Hawk seinen Zögling auf jede mögliche Weise betrogen, ausgeplündert, gehänselt hatte, so wird man sich nicht darüber wundern, dass er ihn recht von Herzen hasste, sobald er einmal angefangen hatte, ihn zu hassen. Der junge Lord auf der anderen Seite hatte, nachdem er über den Vorgang mit Nicholas, dergleichen er überhaupt sehr selten tat, nachgedacht und noch dazu ernstlich nachgedacht, einen männlichen und ehrenhaften Entschluss gefasst. Sir Mulberrys unwürdiges und verletzendes Benehmen bei der fraglichen Gelegenheit hatte einen tiefen Eindruck in seinem Gemüte zurückgelassen, und er hegte seit einiger Zeit starken Verdacht, derselbe habe ihn für seine eigenen Zwecke zur Verfolgung Miss Nicklebys angestiftet. Er schämte sich seines Anteils an dem Vorfalle ernstlich und fühlte sich tief gekränkt, wenn er daran dachte, wahrscheinlich hinter das Licht geführt zu sein. Er hatte während seiner und seines Mentors Zurückgezogenheit hinreichende Muße gehabt, das alles wiederholt in Erwägung zu ziehen und dieselbe, so oft seine Trägheit es zugelassen, dazu benutzt, verschiedene kleine Umstände mehrten noch seinen Argwohn. Es bedurfte nur einer geringen Veranlassung, seinen Zorn gegen Sir Mulberry zu entzünden, und sie fand sich in dem verächtlichen und übermütigen Tone, den derselbe bei der soeben stattgefundenen Unterredung, der einzigen über den Gegenstand, welche seit dem erwähnten Abende vorgekommen war, angenommen hatte. Und so kehrten beide insgeheim wieder einander aufgebracht zu ihren Freunden zurück. Der Lord war noch außerdem von Gedanken an die Nicholas gedrohte Rache und dem Entschlusse erfüllt, sie womöglich durch einen entschiedenen Schritt zu verhindern. Dies war aber noch nicht alles. Sir Mulberry, in der Meinung, seinen Zögling kräftig zum Schweigen gebracht zu haben, vermochte seine Siegesfreude nicht zu unterdrücken oder sich zu enthalten, seinen vermeintlichen Vorteil zu verfolgen. Sie befanden sich in der Gesellschaft Mr. Hayes, Mr. Rupfers, des Obersten und anderer Gentlemen desselben Schlages, und es war ein Ehrenpunkt für Sir Mulberry, ihnen zu zeigen, dass er seine Herrschaft nicht verloren habe. Anfangs begnügte sich der Lord mit dem geheimen Beschlusse, Maßregeln zu treffen, seiner Verbindung mit Falk sofort ein Ende zu machen. Allmählich geriet er in einen noch lebhafteren Zorn und wurde durch Scherze und Vertraulichkeiten erbittert, die ihn noch vor wenigen Stunden ergötzt haben würden. Allein er war Sir Mulberry im Aufziehen oder Wortfechten der Art, wie es in diesem Kreise üblich und angemessen, nicht gewachsen. Es kam jedoch trotzdem zu keinem heftigen Bruche, sie kehrten zur Stadt zurück, und die Herren Hay und Rupfer und andere Gentlemen beteuerten während der Rückfahrt einmal über das andere, dass Sir Mulberry in seinem ganzen Leben nicht so witzig und aufgeräumt gewesen sei. Sie nahmen ein schwelgerisches Diner miteinander ein. Sie tranken viel, wie sie es bereits den ganzen Tag getan hatten. Sir Mulberry trank, um sich für seine lange Enthaltsamkeit zu belohnen, der junge Lord, um seinen Unwillen zu ertränken, und die übrigen, weil der Wein erster Qualität war und weil sie nichts zu bezahlen hatten. Es war fast Mitternacht, als sie mit weinerhitztem Blute und fiebernden Köpfen an den Spieltisch eilten. Sie trafen hier mit einer anderen gleich rasenden Gesellschaft zusammen. Die Aufregung des Spiels, die Hitze des Gemachs und die blendende Erleuchtung waren nicht geeignet, das Fieber der Stunde zu mindern. Wer wäre in einem solchen Wirbel von Lärm und Verwirrung seiner Sinne mächtig gewesen? Wer hätte in der wilden Trunkenheit des Augenblicks an Geld, Ruin oder Morgen gedacht? Sie ließen abermals Wein bringen, stürzten Glas auf Glas hinunter, ihre brennenden Lippen klebten vom Durst aneinander und der Wein glich dem Öle, das in loderndes Feuer gegossen wird. Und immer wilder und toller ging es zu. Gläser wurden von Händen, welche sie nicht mehr zu den Lippen führen konnten, zu Boden geschleudert, Verwünschungen entflohen Lippen, welche kaum die Worte zu lallen vermochten, trunkene Verlierer fluchten und lärmten, einige stiegen auf die Tische und schwenkten, die übrigen herausfordernd Flaschen über den Köpfen, andere tanzten, wiederum andere sangen, noch andere zerrissen die Karten und rasten. Das Getümmel und der Wahnsinn hatten ihren Höhepunkt erreicht, als sich ein Lärmen erhob, der alles andere Geräusch übertönte, und zwei Männer, die einander bei der Kehle gepackt hatten, in die Mitte des Saals taumelten. Ein Dutzend bis dahin ungehörte Stimmen riefen laut, sie zu trennen. Diejenigen, welche ihre Ruhe bewahrt hatten, um zu gewinnen und von Auftritten dieser Art lebten, warfen sich auf die Ringenden, rissen sie voneinander und schleppten sie einige Schritte voneinander fort. »Lasst mich los«, schrie Sir Mulberry mit rauer, heiserer Stimme. »Er hat mich geschlagen, hört ihr? Ich sage, er hat mich geschlagen.« Ist keiner von meinen Freunden hier? Wer ist das? Westwood, haben Sie gehört? Er hat mich geschlagen!« ich höre«, erwiderte einer der ihn Festhaltenden. »Gehen Sie für jetzt mit mir.« »Nein, bei allen Teufeln, nein! Es ist von mehr als 12 gesehen worden, dass er mich schlug«, tobte Falk. »Es ist morgen noch Zeit genug«, wendete sein Freund ein. »Es ist morgen nicht Zeit genug«, schrie Falk zähneknirschend. »Heute Nacht, jetzt, hier!« Seine Wut war so groß, dass er keine Worte mehr hervorbringen konnte, sondern die Fäuste ballend, das Haar zerraufend und auf den Boden stampfend dastand. »Was gibt es hier, Milord?« fragte einer der Umstehenden. »Kam es zu Schlägen?« »Zu einem«, war die keuchende Antwort. »Ich schlug ihn. Erkläre es hier vor den sämtlichen Herren. Ich schlug ihn, und er weiß sehr wohl, warum. Ich sage mit ihm, die Sache soll auf der Stelle ausgemacht werden.« »Kapitän Adams«, rief der junge Lord einem Bekannten zu, »ich bitte 2 Worte.« Der Kapitän zog sich mit ihm zurück, und bald darauf folgte ihnen Sir Mulberry mit seinem Freunde. Das Haus war eins vom schlechtesten Rufe und nicht der Ort, das man hätte erwarten können. Ein solcher Vorfall würde Teilnahme für einen der Erzürnten wecken. An jedem anderen würde man sich augenblicklich in das Mittel gelegt und darauf gedrungen haben, dass sie sich Zeit nehmen zu ruhiger Überlegung. Hier war es mitnichten so. Die in ihren Orgien gestörte Gesellschaft zerstreute sich. Einige taumelten besinnungslos hinaus, andere entfernten sich unter lärmenden Erörterungen über den Vorfall. Die von ihren Gewinsten lebenden Ehrenmänner bemerkten im Vorgehen, Falk wäre ein guter Schütze, und diejenigen, welche am lautesten gelärmt hatten, schliefen auf den Sofas ein. Nach einer langen Beratung traten die Sekundanten, wie sie nunmehr genannt werden können, in einem anderen Zimmer wieder zusammen. Beide waren vollkommen herzlose Wüstlinge, beide in die geheimsten Geheimnisse der Londoner hässlichsten Laster eingeweiht, beide tief verschuldet, beide von einer höheren Stellung herabgesunken, beide jeder Schlechtigkeit ergeben, für welche die Gesellschaft einen wohllautenden Namen in ihren verderbtesten konventionellen Vorstellungen und Gebräuchen eine Entschuldigung finden kann. Beide natürlicherweise selbst Gentlemen von der fleckenlosesten Ehre und äußerst skrupulös in Beziehung auf die Ehre anderer Leute. Sie befanden sich jetzt in einer ungewöhnlich heiteren Stimmung, denn es litt kaum einen Zweifel, dass die Sache einiges Aufsehen erregen musste und kaum verfehlen konnte, Ruf und Ansehen der Gentlemen beträchtlich zu erhöhen. »Es ist eine böse Geschichte, Adams«, sagte Mr. Westwood, sich in die Brust werfend. »Sehr wahr«, erwiderte der Kapitän, »es ist ein Schlag gefallen, und natürlich bleibt nur ein Ausweg.« »Ihr Duelland bietet mutmaßlich keine Entschuldigung an?« »Keine Silbe, und wenn ich bis zum jüngsten Tage mit ihm redete, wie ich höre, ist ein Mädchen die ursprüngliche Veranlassung zum Streite gewesen, dessen sich Lord Frederick gegen Sir Mulberry angenommen hat. Das hat denn zu einer Menge anderer Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen geführt. Sir Mulberry ist sarkastisch gewesen, Lord Frederick gereizt worden und hat ihm in der Hitze und unter sehr erschwerenden Umständen einen Schlag versetzt. Er ist bereit, für denselben in die Schranken zu treten, sofern nicht von Seiten Sir Mulberrys der vollständigste Widerruf erfolgt.« »Es ist nichts mehr zu sagen. Wir haben uns nur noch über Ort und Zeit zu vereinigen. Wir verfallen einer Verantwortlichkeit. Man wünscht indes lebhaft, die Sache zu beendigen. Haben Sie etwas dawider, wenn ich Sonnenaufgang vorschlage?« »Das heißt, die Sache sehr hitzig betreiben. Doch da es einem Streite von langer Hand her gilt und da weitere Verhandlungen nur Wortverschwendung sind, nein.« »Der Streit war zu öffentlich. Es möchte sich leicht etwas von der Sache aussprechen. Wir sollten daher eilen und die Stadt gänzlich meiden. Was sagen Sie zu einer der Wiesen an der Themse, Twickenham gegenüber?« Der Kapitän hatte nichts einzuwenden. »Sollen wir uns in der von Petersham nach Ham House führenden Baumallee treffen?« fuhr Mr. Westwood fort, »und dann das Nähere über die Stelle besprechen?« Auch dieses war dem Kapitän angenehm, und nachdem noch ein paar kleine Verabredungen getroffen waren, nahmen sie vorläufigen Abschied voneinander. »Milord«, sagte der Kapitän, als er Lord Frederick Mitteilung gemacht hatte, »wir werden gerade Zeit haben, die Waffen aus meiner Wohnung abzuholen und dann gemächlich hinauszufahren. Wenn Sie mir erlauben wollen, dass ich Ihren Bedienten entlasse, so können wir uns meines Cabriolets bedienen, da wir in dem Ihrigen erkannt werden möchten.« Welch ein Kontrast, als sie in die Straße hinaustraten. Der Tag brach schon an. Drinnen der grelle, unnatürliche Glanz halb erloschener Kerzen, eine erhitzte, schwüle, vom Qualme erlöschender Lampen verpestete, mit den zurückgebliebenen widrigen Dünsten des Wüstengelags einer wüsten Menschenmenge geschwängerte Atmosphäre, draußen der klare, hellglänzende, herrliche Morgen und die freie, frische, wohltuende Luft. Doch dem fiebernden Kopfe, den sie kühlend umspielte, schien sie beladen mit Vorwürfen wegen schlechthin gebrachter Stunden und zahlloser missachteter Gelegenheiten zu Tüchtigem und Rechtem. Dem jungen Lord klopften die Pulse unruhig, die Haut brannte ihm, seine Augenlider waren schwer, seine Blicke verstört, seine Gedanken verwirrt, und so erschien ihm das Sonnenlicht wie ein stummer, aber bitterer Tadel, und unwillkürlich schauderte ihm vor dem Tage, als ob er ein Wesen wäre unreiner und verabscheuungswürdiger Art. »Sie schaudern. Friert Sie?« fragte der Kapitän. »Ein wenig. Natürlich genug, wenn man eben aus dem heißen Zimmer ins Freie heraustritt. Hüllen Sie sich recht dicht in den Mantel da ein. So, fort!« Sie rasselten durch die stillen Gassen, fuhren beim Kapitän vor, verließen die Stadt ungehindert und befanden sich auf der offenen Landstraße. Felder, Bäume, Gärten, Hecken, alles gewährte den köstlichsten Anblick. Der junge Mann, obwohl er dieselben Gegenstände tausendmal geschaut, schien sie kaum je beachtet zu haben. Es ruhete ein Frieden und eine Heiterkeit auf ihnen allen, welche seltsam genug mit seinen halb ernüchterten Gedanken und Sinnen disharmonierte, aber dennoch ergreifend und willkommen war. Er empfand keine Furcht, doch als er umherblickte, weniger noch Zorn, und obwohl all seine alten Täuschungen in Betreff des unwürdigen gewesenen Freundes jetzt gänzlich verschwunden waren, so stieg doch der Wunsch in ihm auf, ihn lieber niemals kennengelernt zu haben, als dass die Verbindung ein solches Ende nehmen müssen. Die vergangene Nacht, der vorige Tag und noch viele andere Tage und Nächte liefen vor seinen Sinnen in eine undeutliche, wirbelnde Zeitmasse ineinander. Er vermochte die Vorgänge der einen von denen der anderen Zeit nicht zu trennen. Die Stunde seit letzter Nacht deuchte ihm wochenlang, was sich vor Monden ereignet, erst in der letzten Nacht geschehen zu sein. Das Geräusch der Räder verwandelte sich ihm in ein wundersames Getön, in welchem er Bruchstücke bekannter Weisen vernahm. Dann wiederum war es ihm, als ob einzig das Gebrause eines wild rauschenden Wassers sein Ohr erfüllte. Doch sein Begleiter zog ihn mit seiner Schweigsamkeit auf und lärmhaft plauderte und lachte er mit ihm. Als der Wagen hielt, bemerkte er mit einiger Überraschung, dass er rauche. Entsann sich indes, wenn auch nicht ganz ohne Mühe, wann und wo er die Zigarre angezündet hatte. Sie stiegen am Auffahrttore aus und ließen den Bedienten, der ein brauchbarer Mensch und mit Dingen dieser Art fast ebenso vertraut wie sein Herr war, beim Wagen zurück. Sir Mulberry war mit seinem Sekundanten bereits angelangt und alle vier schritten in tiefem Stillschweigen in der Allee stattlicher Ulmbäume hinauf, die ihnen zu Häupten die Zweige vereinigend, eine lange grüne Perspektive gotischer Schwungbögen bildeten und gleich einer Ruine aus alter Zeit im Hintergrunde den offenen Himmel schauen ließen. Nach einer Pause und einer kurzen Unterredung der Sekundanten wendeten sie sich rechts, gingen über eine kleine Wiese an Ham House vorüber und gelangten jenseits in eingehegte Felder. In einem derselben machten sie Halt, die Entfernung ward abgeschritten, die Duellanten wurden aufgestellt und Sir Mulberry schaute seinem Gegner zum ersten Male in das Gesicht. Er sah sehr blass aus, seine Augen waren blutunterlaufen, Haar und Kleidung in Unordnung geraten, seine Mienen trugen nur das Gepräge wilder und ruchloser Leidenschaften. Er beschattete die Augen mit der Hand, fasste den Lord eine kurze Weile fest in das Auge, ergriff die ihm dargereichte Pistole, sah auf dieselbe nieder, blickte erst wieder empor, als das Signal gegeben wurde, und gab sofort Feuer. Beide drückten fast in demselben Momente ab. Der junge Lord heftete einen schrecklichen Starrblick auf seinen Gegner und stürzte ohne einen Laut, ohne zuvor zu wanken, tot nieder. »Es ist vorbei mit ihm«, rief Westwood, der mit dem Kapitän hinzugeeilt war und sich neben der Leiche auf ein Knie niedergelassen hatte. »Sein Blut komme auf sein eigenes Haupt«, rief Sir Mulberry. »Die Schuld ist sein. Er hat mich dazu gezwungen.« »Kapitän Adams«, sagte Westwood hastig, »ich nehme Sie zum Zeugen, dass alles in gehöriger Ordnung zugegangen ist.« »Fogg, wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Wir müssen auf der Stelle nach Brighton und schleunigst nach Frankreich hinüber. Die Sache ist bös geworden und kann noch böser werden, wenn wir nur einen Augenblick säumen. Adams, sorgen Sie für Ihre Sicherheit und verweilen Sie hier nicht. Die Lebenden gehen den Toten vor. Adieu.« Er fasste Sir Mulberry beim Arme und eilte mit ihm davon. Der Kapitän blieb nur noch einen Augenblick zurück, bis er sich vollkommen überzeugt hatte, dass der Lord tot war, und enteilte in derselben Richtung, um mit seinem Diener Maßregeln zur Entfernung des Leichnams und zugleich wegen seiner persönlichen Sicherheit zu beraten. Also starb Lord Frederick Searson durch die Hand eines Mannes, den er mit reichen Geschenken überhäuft und tausendmal seinen Freund genannt hatte, eines Mannes, ohne dessen und anderer ähnlicher Dasein er ein glückliches Leben führen und von Kindern umringt hätte sterben können. Die Sonne stieg in ihrer ganzen Majestät am Himmel empor. Die Wasser des herrlichen Stromes flossen stolz dahin. Die Blätter zitterten und rauschten in der kühlen Morgenluft, die Vögel sangen ihre fröhlichen Lieder von allen Zweigen, der Schmetterling freute sich mit seinen prachtvollen, kleinen Schwingen umherflatternd seines kurzen Daseins, der Tag mit all seinem Glanz und Leben war da, und inmitten so reicher, strahlender Umgebung, das Gras erdrückend, dessen Halme von Tauperlen blitzten und von tausend und wieder tausend kaum sichtbaren Geschöpfen Gottes lebten, lag der Tote, das steife, starre Antlitz empor zum Himmel gerichtet, da. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. November 2024.